1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, willkommen zu einer neuen Talkwoche, die ein bisschen kürzer ist wegen des Feiertages am Freitag. Schön, dass ihr da seid. Wir starten wie immer mit einer freien und offenen Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht, der heißt Bernhard und ist 54 Jahre alt. Hallo Bernhard. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Also ich rufe an in der vergangenen Woche, in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 1:30 Uhr, da hatte ich eine Dame angerufen und zwar wurde die wegen Verfehlungen mit einer Reitgerte wurde die gezüchtigt von ihrem Lebenspartner. Erinnerst du dich noch daran? Ja, aber natürlich, ja, natürlich. Ja, also das hat mich dermaßen entsetzt. Wir sollten es vielleicht mal erklären für die Leute, die am Freitag nicht dabei waren. Ja. Der Lebenspartner gab vor, sehr christlich zu sein und zu handeln. Ja, aus religiösen Gründen. Und ja. Wenn seine Frau oder seine Freundin zum Beispiel zu spät ihn abgeholt hat am Bahnhof. Ja, mit dem Bahnhof, ja. Beispielsweise bekamen sie mit der Gerte eine drüber, mal salopp ausgedrückt. Und das war so eine Art Beichte. Und danach war ihr dann die Schuld vergeben, die sie auf sich geladen hatte. Ja, das war ja mittlerweile schon so weit gediehen, dass die Dame sagte, sie fühlte sich dann auch ein wenig erlöst. Genau. Und die Frage war, sie hatte mich gefragt, ob das wirklich einen religiösen Hintergrund haben kann. Ja, genau. Also ich muss dazu sagen, ich war selber 6 Jahre Priester. Ah. Katholischer Priester. Ja. Ich habe also einen ganz normalen Werdegang gehabt. Ich habe mein Abi gemacht und musste dann gucken, was ich machte. Mhm. Ich komme auch aus einem sehr, sehr katholischen Haus. Mhm. Die Mutter war sehr religiös und ich muss sagen, ich wollte wirklich aus Überzeugung, wollte ich Priester werden. Ich fühlte mich berufen. Ja. Wie beurteilst du denn diesen Fall, den du bei uns gehört hast, mit dem Hintergrund deiner Priestererfahrung auch? Ich bin kein Priester mehr, das muss ich vorausschicken. Ich war 6 Jahre lang Priester, ich hatte meine eigene Gemeinde. Die Liebe war stärker. Ich habe also eine Frau geheiratet. Aha. Das war 1981. Mhm. Mit der jungen Dame bin ich immer noch zusammen. Wir sind glücklich und haben 4 Kinder. Mhm. Gratulation. Ich habe mich nicht mit der katholischen Kirche überworfen. Mhm. Im Gegenteil, also ich meine, ich finde nicht alles gut. Ich sage nicht zu allem Ja und Amen. Mhm. Ich denke, auch als Priester darf ich einen kritischen Blick darauf werfen, was da geschieht. Ja. Und ich bin nicht mit allem einverstanden. Ich würde dich gerne zu deiner Geschichte gleich und zu deiner Biografie gerne noch etwas befragen, Bernhard. Vorab aber nochmal die Frage, wie du das beurteilst, was du bei mir gehört hast in der Nacht. Ja, ich finde das entsetzlich. Also in diesem Moment, da ich das hörte, da war ich so aufgebracht. Fakt ist ja, dass es wirklich im Namen des Glaubens und wirklich weitestgehend im Namen des Gottes, den er angeblich vertreten sollte, weil die Dame sprach auch von Erbsünde. Mhm. So, und dann sage ich, hallo, wir leben im Jahre 2008, Anno Domini. Mhm. Und dafür habe ich jetzt wirklich kein Verständnis. Das hat auch nichts, egal, mit der christlichen Lehre hat es nichts zu tun, gar nichts. Ganz klare Aussage. Ganz klare Aussage, ja. Weil ich würde wirklich sagen, was würde dieser gute Mann sagen, wenn man seine Verfehlung mit körperlicher Züchtigung bestraft? Ja. Was glaubst du, was dahinter steckt? Warum verhält dieser Mann sich so? Da muss ich auch aus der Bibel zitieren, richte nicht auf, dass du nicht gerichtet werdest. Mhm. Das sind aber alles Worte, die kann jeder in der Bibel nachlesen. Ja. Ich bin nicht hier, um diesen Mann zu richten. Ja. Ich bin auch nicht dazu berufen... Nicht zu richten, aber zu spekulieren vielleicht, was ihn antreiben könnte. Meine Meinung. Mhm. Ich habe eine Meinung dazu. Bitte, sag sie. Diese Handlung ist unvertretbar und die ist auch nicht entschuldbar durch nichts. Mhm. Selbst wenn das jetzt einen sexuellen Hintergrund hätte, mhm. so wenn das so ist, dann muss ich mit meiner Partnerin irgendwie offen darüber sprechen. Ja, und darf nicht den Namen, nein, den Namen Gottes missbrauchen dafür und das vorschieben. Ja, welcher Name da missbraucht wird, das spielt keine Rolle. Ja. Aber das ist ja unehrlich und unaufrichtig. Ja. So, wenn beide damit einverstanden sind, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Absolut. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Anruferin heute Nacht uns auch zuhören würde. Ja. Denn das wird sie sicher sehr interessant finden, das von einem, ich sag's mal, Fachmann zu hören. Nein, ich bin kein Fachmann. Nein, aber natürlich. Du hast natürlich noch eine ganz andere Sichtweise, als wenn ich das beurteile. Du hast einen anderen Hintergrund. Nein, aber es kann doch nicht sein. Selbst wenn ich keine Ahnung von der Bibel oder von Gott habe, das sagt mir der gesunde Menschenverstand. Ja. So, und diese Dame war ja so weit, sie wollte sich an kirchliche Stellen schriftlich wenden. Das brauche ich nicht. Ich brauche doch nur meinen gesunden Menschenverstand einschalten. Also klare Beurteilung, klare Meinungsaussage von dir. Ja. Jetzt würde ich gerne noch ein paar Worte über dich sprechen. Über mich? Ja. Da gibt es nicht viel zu sprechen. Nein, du hast 6 Jahre als Priester gearbeitet. Und wenn dein Priester sich verliebt in einen Mann oder in eine Frau, ist das ja immer ein Drama. Ne? Das war. Wie war das bei dir? Das waren die schwersten Gewissenskonflikte meines Lebens. Das glaube ich. Ich habe mich wirklich berufen gefühlt. Ja. Mein Vorsatz war wirklich, den Menschen, wenn sie es hören wollten, ich wollte keinen zu mir zwingen, den Menschen das Wort Gottes zu predigen. Und hat es sich bewusst für die Ehelosigkeit entschieden? Zu diesem Zeitpunkt, als ich Priester wurde und auch im Studium, habe ich mich bewusst dafür entschieden, weil ich dachte, ich war zu dem Zeitpunkt überzeugt, der Glaube ist so stark, dass er alles besiegen. Bevor du dich zu dem Studium und zu dem Beruf des Priesters entschieden hast, hattest du da schon eine Erfahrung mit einer Frau gesammelt? Mit einem Mädel? Eine. Wie alt warst du dann, als du dich dann in deine jetzige Partnerin verliebt hast? Da war ich 31. 31. War diese Frau ein Gemeindemitglied? Ja, sie war ein Gemeindemitglied. Ja, ja. Und hast sie im Rahmen kirchlicher Aktivitäten kennengelernt? Ja, das war in der Frauengruppe. Das war von der katholischen Landfrauen. Ja. Und was es da halt gibt, Krippenvorbereitung und was halt auch für die Jugend gemacht wird, für die Kleinen und so weiter. Ich stelle mir das, Bernhard, irre schwierig vor. Dann so diese ganz langsame Annäherung stattfinden zu lassen, überhaupt sich selbst, also in deinem Fall dir selbst einzugestehen, ich finde diese Frau nicht nur sehr nett, sondern ich finde sie auch attraktiv und ich empfinde Liebe für diese Frau. Das muss doch ganz kompliziert gewesen sein. Nein, das war nicht kompliziert, weil ich, diese Frau lehrte mich das, dass ich zu Dingen stehen muss. Naja. Wie lange hast du gebraucht, bis du dir wirklich eingestanden hast, ich liebe diese Frau und es ihr auch gesagt hast? Das waren fast 2 Jahre. Mhm. Also das war ganz, ganz schlimm. Was mich dann letztendlich dazu gebracht hat, dass ich gesagt habe, ich hänge den Talar, hänge ich an den Nagel. Das war, man hat mich also vor die Wahl gestellt, entweder diese Frau und dass ich aus der Gemeinde austrete, oder eine Mission in Paraguay. Aha. Also wenn ich mein Priesteramt weiter ausführen sollte, hat man mir die Pistole auf die Brust gesetzt, dass ich nach Paraguay gehe. Ja. Und also ich habe wirklich Türen versucht einzurennen bis zum Bischof. Ich war auch beim Kardinal. Und wie gesagt, und dann, ich musste einfach Farbe bekennen. Ach, das finde ich so erstaunlich. Ich habe großen Respekt davor, wenn ich solche Geschichten höre. Weil du hast ja deine ganze berufliche Laufbahn, die du so im Kopf hattest, deine berufliche Existenz an den Nagel gehängt. Du hast dann ein ganz neues Leben anfangen müssen. Ja, ich... Was hast du beruflich dann gemacht danach? Ich bin danach zum Zoll gegangen. Zum Zoll? Ja. Das ist ja schräg. Was heißt schräg? Ja, das finde ich schon schräg, wenn der ehemalige Priester zum Zoll geht. Oder traurig finde ich das auch, dass er da hingehen muss. Nein, das war nicht traurig. Das war eigentlich, ich war der Hundeführer, also ich war kein großes Tier. Nichts gegen die Mitarbeit beim Zoll, aber ich meine, es wäre dir doch sicherlich auch angenehmer gewesen, wenn du deine Gemeinde hättest weiterführen können. Ja, aber das eine geht ohne das andere. Alles klar, ja, ja. Es gibt keinen Tag ohne Nacht. Mhm. Hattet ihr denn eine Weile eine ganz geheime Beziehung, ihr beiden miteinander? Also, ich sag mal jetzt, bis ich mich zu meiner Liebe geoutet habe, also da waren schon ein paar Flaschen Johnny Walker. Ja, das ist wahr. Also so sehr war der Seelendruck. Ja, ja. Und aber wie gesagt, diese Frau lehrte mich zu bekennen, wirklich auch, dass ich mich als Person sah, auch als Individuum und als einen ganz normalen Mann und Menschen. Ohne deinen Glauben dabei zu verlieren. Nein, es ist so, wir haben 4 Kinder und diese Kinder sind auch christlich erzogen. Mhm. Das Wort der Bibel wird hier nicht sehr hoch gehalten, aber es wird auch nicht am Tisch gebetet. Ich meine, die Kinder sind schon erwachsen, die beiden Großen sind 23. Ja. Aber ich sage, wenn die Menschen ein bisschen den gesunden Menschenverstand walten lassen würden und sie zum Beispiel das eine Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, halbwegs beachten würden, dann wäre die ganze Welt schon etwas besser und humanistischer. Ja. Eine Frage zum Schluss noch, was machst du heute beruflich? Heute bin ich im Vorruhestand. Ich hatte also einen schweren Unfall. Und ja, ich war danach in einer Klinik. Und ja, man hat mich dann also in den Vorruhestand geschickt. Und warst du bis dahin beim Zoll tätig? Ich war beim Zoll tätig. Wahrscheinlich werden meine Kollegen jetzt wissen, wer da jetzt am Apparat ist. Ist ja nicht schlimm. Nein, ich habe da nie einen Hehl rausgemacht, weil ich glaubte, wirklich, wer da kein Verständnis hat, dass ich diese Frau geheiratet habe, der brauchte mir nicht weiter zuhören. Und heute an diesem Tage, sage ich immer noch, meine Frau ist mein größter Lehrmeister. Das ist auch ein toller Satz. Das ist ein großes Kompliment für deine Frau. Lieber Bernhard, ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Das war sehr interessant. Ich hoffe, dass die Dame nochmal anruft bei dir. Und ich möchte dieser Dame sagen, wirklich, das hat nichts mit Glauben zu tun. Das hat nichts mit Liebe und Partnerschaft zu tun. Ich glaube, wenn sie zugehört hat, wird sie das sehr klar so von dir verstanden haben. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich Priester war. Ja. Das ist einfach unmenschlich. Ich danke dir für deinen Anruf und für deine Meinung. Alles Gute wünsche ich. Tschüss. Dir und deiner Familie. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Wenn ihr gerne mailen wollt, mailt domian@wdr.de, schreibt eure Telefonnummer mit rein, damit wir euch dann sehr schnell gegebenenfalls zurückrufen können. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema Verrat. Ich möchte gerne mit euch über Verrat sprechen. Habt ihr schon mal jemanden verraten? Einen Freund, ein Familienmitglied, einen Kollegen? Und wie steht ihr heute dazu? Sagt ihr im Nachhinein, ja, es war nötig und es war richtig, oder plagt euch ein schlechtes Gewissen? Oder seid ihr schon mal verraten worden? Und was war das für eine Geschichte und wie fühlt ihr euch als Opfer quasi eines Verrates? Das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr dann wie immer anrufen. Jetzt bin ich verbunden mit Markus und Markus ist, wie alt ist er? 42. Hallo Markus. Hallo. Hallo Markus. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt bitte ich dich aber, den Ton von deinem Fernseher oder von deinem Radio ganz abzuschalten. Ganz abzuschalten, alles klar. Genau. So, Markus, um was geht's? Also es geht darum, dass ich vor 8 Jahren meine Freundin verloren habe, durch einen Unfalltod mit meiner Tochter zusammen und stand quasi 10 Meter daneben. Was war da passiert? Also wir hatten uns verabredet am 25. Dezember und wollten eigentlich einen Spaziergang machen. Und sie hatte eine grüne Fußgängerampel, wollte über die Straße gehen mit einem kleinen Buggy. Mit was? Bitte? Mit was? Einem kleinen Buggy? Ja, meine Tochter war 5 damals. Ach so. Und die hatte so eine kleine Gehschwierigkeit und deswegen saß sie im Buggy. Ach so. Wegen den längeren Strecken und so, das konnte sie halt nicht so zu Fuß bewältigen. Jedenfalls kam dann ein LKW angerauscht und hat sie beide überrollt. Und du hast das gesehen? Und hat sie ungefähr 10 Meter mitgeschleift und das habe ich gesehen, ja. Also ich stand praktisch 10, 12 Meter daneben. War das euer gemeinsames Kind? Ja. Das Kind war, was sagtest du, 5 Jahre alt? 5 Jahre, ja. 5 Jahre alt. Mein Gott, mein Gott. Was hast du da getan, als es dann geschehen war? Was hast du erstmal stand ich völlig unter Schock und dann bin ich halt über die Straße und bin zu ihr hin und habe sie in den Arm genommen. Es war eben alles voller Blut und Leute standen halt drumherum, Passanten, die so rumgelaufen sind. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in der Zwischenzeit schon ins Krankenhaus geflogen, ist aber während des Fluges gestorben schon. Und meine Freundin hat dann halt noch 3 Monate im Koma gelegen. Ich war halt jeden Tag da, habe ihr irgendwie Geschichten vorgelesen oder Musik mit ihr gehört, die sie gerne gehört hat. Ja. Halt die Sachen, die man so macht, ne? Dann ist sie nach 3 Monaten gestorben. Ja. Ja. Auch in meinen Armen. Du warst dabei. Ich war dabei, ja. Was ist mit diesem Fahrer geschehen, der das verursacht hat? Also da gab es eine Gerichtsverhandlung. Die Firma, für die er gefahren ist, die mussten 35.000 Euro, was ich im Grunde eigentlich lächerlich fand, Schmerzensgeld bezahlen. Und müssen jetzt eine kleine Rente halt bezahlen für die Tochter und die Frau. Ne? Die bekommst du dann, die Rente? Die bekomme ich jetzt. Und ist der Fahrer zu etwas verurteilt worden, noch zusätzlich? Der hat 3 Monate auf Bewährung bekommen. 3 Monate auf Bewährung. Und das war ganz eindeutig, dass er war dann bei Rot gefahren. Richtig. Wie verarbeitet man denn so eine Katastrophe? Also ich habe 2 Therapien gemacht. Und die haben mir eher nichts gebracht, weil ich selber Sozialpädagoge bin und habe mir da wahrscheinlich selbst so ein bisschen den Weg gestanden. Nun sind 8 Jahre vergangen. Es sind jetzt 8 Jahre vergangen, ja. Und ich habe es nicht wirklich verarbeitet. Das heißt, es geht dir heute eigentlich immer noch sehr schlecht deswegen. Ja, ja. Wie lebst du heute? Hast du wieder eine Partnerin oder lebst du allein? Nee, da gab es überhaupt nichts. Das ging völlig, völlig zurückgezogen. Kannst du deinem Beruf noch nachgehen? Ich arbeite jetzt an der Schule für geistig und körperlich behinderte Jugendliche, mache Musiktherapie mit denen. Und das ist eigentlich das Einzige, was mich so ein bisschen ablenkt. Hast du einen Freundeskreis? Ganz wenige. Ist der... Vielleicht 2, 3 wirklich gute Freunde. Ja, das ist ja schon was. Ja, aber ich kann halt nicht drüber reden, groß. Ne? Das ist jetzt. Ach so, wenn du auch mit dir ist es jetzt was anderes, weil das ist die Entfernung und so. Man hat nicht direkt jemanden vor sich sitzen, das ist schon was anderes dann. Ach, das heißt, wenn du auch mit deinen besten Freunden zusammen bist und du bist sehr traurig. Ich rede nicht drüber. Du sagst darüber nichts. Nee. Meinst du denn, die wissen überhaupt, wie es in dir zugeht? Oder bist du auch ein ganz guter Schauspieler und zeigst es nicht so? Ja. Das Letztere. Kommt dazu, ja. Die wissen also wirklich nicht, wie es wirklich in mir aussieht. Ich finde das so unfassbar und niemand, der das erlebt hat, kann sich das vorstellen. Aber eine Ahnung sagt mir schon, dass es so unglaublich ist. Hattest du danach, als dann deine Freundin nach den paar Monaten dann auch noch verstorben ist, auch irgendwann das Gefühl, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich nehme mir das Leben? Ja. Suizidversuche habe ich auch schon hinter mir. Ja. Ach, du hast Versuche, einen oder mehrere Versuche? Einen. Was hast du da gemacht? Tabletten, Alkohol. Was hält dich jetzt am Leben? Meine Arbeit eigentlich. Die Arbeit mit den behinderten Jugendlichen. Was ja eine sehr wichtige Arbeit ist, eine sehr sinnvolle Arbeit. Ja. Gibt es Sachen außer der Arbeit, auf die du dich mal so erfreuen kannst? Oder an denen du Freude hast? Also ich male sehr viel und ich mache auch so Steinskulpturen. So Specksteinsachen und solche Sachen. Das ist doch toll. Ich könnte mir vorstellen, dass du da auch viele Emotionen, viele Gefühle einfließen lassen kannst. Ja, aber man sieht es wahrscheinlich auch in den Bildern. Also meine Freunde sprechen mich schon darauf an, warum ich so, traurige Bilder male. Meistens halt in Kohle und so. Ne? Aber wie gesagt, ich kann nicht wirklich drüber reden. Du hast gesagt, du hast zwei Therapien gemacht und das hat irgendwie nicht richtig genutzt. Nee. Also mir hat es überhaupt nichts gebracht. Hast du schon mal andere Wege versucht zu gehen? Also, dass du nicht zu einem professionellen Menschen gehst, sondern dass du gleichermaßen betroffene Menschen suchst? In Selbsthilfegruppen zum Beispiel? Habe ich auch schon versucht, Selbsthilfegruppen, aber meistens trifft man da Leute, weiß nicht, inwieweit du dich da auskennst, meistens trifft man da Leute, die in Selbstmitleid zerfließen und so. Und das kann ich dann überhaupt nicht gebrauchen. Ne? Das heißt, das würde dich vielleicht dann noch weiter runterziehen und... Wahrscheinlich, ja. Also dann bin ich lieber alleine und male oder mache Musik oder sonst irgendwas. Ich mache auch professionelle Musik. War jetzt am Wochenende in Pilsen und wir haben da auf dem Jazzfestival gespielt. Und das sind so Sachen, die mich dann eben ablenken. Ne? Die auch eine gewisse Freude dann machen. Ja. Schon, ja. Gehst du oft oder regelmäßig zum Friedhof? Ja. Jeden Tag? Ich wohne ja mittlerweile in Bayern. Ach so, du hast das... Und bin eigentlich, ist ja in Berlin passiert. Ach so. Aber ich bin auf jeden Fall jedes Jahr zum 25. Dezember treffen uns mit der Familie. Und gehen dann gemeinsam zum Friedhof. Aber Weihnachten an sich ist überhaupt nichts mehr für mich. Wie verlebst du Weihnachten? Bitte? Wie verlebst du Weihnachten? Alleine. Ja, ich fahre halt einen Tag hin, einen Tag zurück und dann am besten Rollläden runter und Musik hören oder sonst irgendwas. Oder malen oder selbst Musik machen. Ich habe so den Eindruck, wie du das so schilderst, dass du ganz eingemauert bist von all dem, von all der Traurigkeit. Hast du, ich meine, du bist selbst Sozialpädagoge und kennst dich mit all diesen Dingen gut aus. Hast du eine theoretische Idee, wie man das aufbrechen könnte? Theoretische Ideen, natürlich. Das habe ich ja in meiner Ausbildung gelernt. Und deswegen haben wahrscheinlich auch die Therapien, die ich gemacht habe, nichts gebracht. Weil die Therapeuten meistens so, also es waren, wie gesagt, zwei Therapien, die angesetzt waren auf 16 Wochen und die wurden jeweils nach 8 Wochen und nach 9 Wochen abgebrochen von den Therapeuten, weil die halt gesagt haben, der Mann ist nicht therapiefähig. Aber ich habe dich gefragt, was meinst du, was theoretisch das ganze Konstrukt aufbrechen könnte? Ich habe da keinen Plan, überhaupt nicht. Kann das sein, dass sich das so verkantet hat, die ganze Sache, dass wenn man das jetzt sehr, sehr flapsig vielleicht ausdrückt, dass du mit deinem Wissen auch über all dieses einem therapeutischen Erfolg selbst im Wege stehst? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe kein Problem damit, wenn andere Menschen zu mir kommen, denen irgendwelche fachmännischen, sage ich jetzt mal, Ratschläge zu geben, damit habe ich überhaupt kein Problem. Ne? Weil dann denke ich über mich selber überhaupt nicht nach. Also müsste das ein sehr pfiffiger Psychologe sein, der genau diesen Mechanismus kennt und der diesen Mechanismus aufbrechen. Ja, genau das ist das Problem. Das wäre genau der richtige Mensch, so jemanden zu finden. Ja. Ich möchte dich gerne nochmal zu der Frage der eventuellen Beziehung was für etwas näher kommen. Ist das komplett undenkbar, dass du dich nochmal in eine andere Frau verliebst? Für mich auf jeden Fall, ja. Warum? Weil ich immer das Gefühl habe, dass ich meine Freundin dann betrügen würde. Was natürlich nicht stimmt. Weißt du, warum ich das frage? Weil ich so oft schon mit Menschen gesprochen habe, die einen geliebten Partner verloren haben. Und wenn es sich dann so ergeben hat, dass eine neue Liebe an sie herangetreten ist und dass die hat wachsen können, also war das oft ja nicht, ein großes nicht, Glück. Es ist ja nicht so, dass die Möglichkeiten nicht bestanden hätten. Ja, aber ich habe mich halt nicht drauf einlassen können. Hast du es denn versucht? Nee, nicht wirklich, weil ich wirklich immer dachte, ich betrüge in erster Linie meine Freundin, also meine verstorbene Freundin. Ja. Und zum Zweiten auch den Menschen, der sich auf mich einlassen will. Weißt du, Markus, weil ich das ungerecht fand dann, ne? Ja. Ich sage immer in so Fällen, ich sage es nicht nur hier, sondern ich meine das, denke privat exakt ganz genauso. Ich halte dieses Gefühl des Betruges an dem Toten für nicht gerechtfertigt, weil ich immer sicher bin, auch in deinem Fall, du hast deine Freundin geliebt und sie hat dich geliebt. Ja. Das ist so, ja, so. Dass du ganz im Sinne deiner verstorbenen Freundin handeln würdest, wenn du dich neu verlieben würdest. Weil deine Freundin das Glück für dich würde wollen und nicht das Unglück und die Finsternis, in der du jetzt lebst. Wahrscheinlich ist es so. Aber ja, das ist so. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder einreden, immer wieder einbläuen. Ja, aber es geht ja dann auch um die Frau, auf die ich mich dann einlassen würde, wenn es so wäre. Ja, da muss man mit offenen Karten... Auch der Frau gegenüber das Gefühl hätte, sie letztendlich zu verletzen oder zu betrügen. Mach dir doch da nicht so viele Gedanken vorher. Sei einfach nur der Frau gegenüber ehrlich und sage ihr, wie schwierig das alles für dich ist. Ich glaube, das ist schon sehr viel getan. Und dann gib dem Leben doch nochmal eine Chance. Du machst ja schon tolle Sachen, du gehst deinem Beruf nach. Du machst deine Kunst, du machst deine Musik, du malst. Das sind ja alles schon mal ganz gute Ansätze. Aber den Hauptschritt ins Leben hast du noch nicht gemacht. Ja, das sind aber alles Hobbys, in die man sich halt gerne dann zurückzieht, weil man damit alleine ist. Ne? Genau, das meine ich. Letztendlich. Gib dem Leben nochmal eine Chance. So wie deine Freundin das sagen würde. Sie würde das genau so ausdrücken. Wahrscheinlich, ja. Das hatte ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, aber es ist halt alles nicht so einfach. Weißt du, Markus, du hast hier schlechte Erfahrungen mit Psychologen gemacht. Ja. Ich möchte trotzdem, dass du mit meiner Psychologin jetzt nochmal ein paar Worte redest. Mhm. Das kann ja nicht schaden. Ist ja nur ein Telefonat. Ja, klar. Ich kenne sie nicht und... Genau. Vielleicht war es jetzt auch schon ganz, ganz angenehm für dich, schon mal wieder drüber gesprochen zu haben, wenn du so lange geschwiegen hast. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich wünsche dir so sehr von Herzen, dass du diesen Schritt schaffst. Ich wünsche es dir wirklich. Und jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Simone, meiner Psychologin, zurückgerufen. Alles klar. Von Herzen alles Gute. Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Auf Wiederhören, Markus. Ja. Tschüss. Und weiter geht es mit Sven. Sven ist 27. Hallo Sven. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Hallo Sven, was ist dein Thema? Ja, ich habe da so ein kleines, großes Problem. Ich hatte vor gut 2 Jahren jemanden kennengelernt auf der Arbeit. Muss gleich dazu sagen, bin mittlerweile seit 7 Jahren verheiratet. Ja. Habe 2 Kinder. Ja. Eigentlich glücklich verheiratet. Wie? Bist du auf der Autobahn? Das klingt so komisch. Ja, ja. Achso. Ich bin auf der Autobahn. Ja. Also du bist ja 7 Jahren verheiratet und hast auch Kinder, habe ich jetzt gerade verstanden. Ja, 2 Kinder. Zwei Kinder, ja. Und habe mit dem anderen Mädchen quasi ab und zu noch Kontakt gehabt, halt telefonisch mal getroffen. Das wusste meine Frau auch, weil wir uns damals ausgesprochen hatten. Die du vor 2 Jahren kennengelernt hast auf der Arbeit. Genau. Ja. Und ja, hatten eigentlich nur telefonischen Kontakt. Ja. Eine ganze Zeit lang. Und dann bin ich mal so darunter gefahren, sie halt besuchen. Ja, wohnt die weit weg von dir? Ja, die wohnen 60, 70 Kilometer weit weg von uns, ja, ungefähr. Aber du hast sie auf der Arbeit in einer Firma kennengelernt? Ja, genau. Ja, also arbeitetet ihr zusammen in einer Firma? Nein, ich war da mehr gesagt Kunde. Ich bin ein Berufskraftfahrer. Ach so, verstehe. Ja. Ja. Wie hat sich das bis heute jetzt weiterentwickelt? Ja, wir hatten halt öfter mal telefoniert. Eigentlich eine gute Freundschaft. Das wusste meine Frau auch dann. Also das war halt so freundschaftlich noch halt was zu tun hatten. Aber da war damals ein bisschen was gelaufen. Ja, genau. Ja. Und jetzt hatten wir uns vor 3 Wochen noch mal getroffen. Da war ich sie besuchen gewesen und bin leider Gottes wieder sexuell in Kontakt mit ihr getreten. Und jetzt hatte sie mich vor 3, 4 Tagen angerufen, hatte gemeint, sieht aus, sie scheint sie jetzt schwanger zu sein. Du bist 27 Jahre, sagte ich, ne? Ja. Wie alt ist sie? Sie ist 30. da weiß man so grob, wie man Kinder zeugt, ne? Ja. Und warum ist das passiert? Warum kann sowas passieren? Ja, ich sag, aus Dummheit, bin auch nur ein Mann, sagen wir mal so. Nee, keine Entschuldigung und keine Erklärung. Also erstmal, rein verhütungstechnisch ist es Wahnsinn, das zu machen. Und vor allen Dingen, du hast dich nicht geschützt. Du hast mit einer anderen Frau Sex und hast wahrscheinlich ja mit deiner Ehefrau auch noch Sex. Richtig. So. Weißt du, was du dir bei einer anderen Frau holst und deiner Frau vielleicht anhängst? Das ist auch richtig. So. Warst du besoffen, als du mit der anderen gepennt hast? Nein. Umso schlimmer. Umso schlimmer. Aber das, so, jetzt habe ich gerade das zeitlich nicht so mitgerechnet. Kann sie denn das jetzt schon genau wissen, ob sie schwanger ist? Sie vermutet das wohl und da hatte ich ja auch gesagt, also sie sollte auch vielleicht mal dann zum Arzt gehen, soll das mal genauer schildern lassen und sollte sich dann auch mal bei mir melden. Ja. Weil ich ja auch bei dem Telefonat, das wir da geführt haben, auch gleich mitgeteilt haben, dass das total ungünstig wäre für beide Seiten. A, hat sie selbst noch eine eigene Tochter. Mhm. Da ist sie manchmal mit überfordert. Ist sie denn alleine lebend, also alleine erziehend, oder hat sie auch noch einen Mann oder Freund? Sie hat sich damals scheiden lassen. Aha, also sie ist, sie hat keinen Partner im Moment. Nein, im Moment nicht. So, jetzt stehst du da, ne? Genau. Jetzt stehst du da. Bist deine Frau damals fremdgegangen? Dann dieser alberne Quatsch mit, wir bleiben gute Freunde. Was natürlich, was ich schon sofort nicht abgenommen habe, als du es gerade gesagt hast. Und nun ist es wieder passiert. Also eigentlich war das halt nur gute Freunde. Ich bin da wirklich ganz, ganz, ganz selten gefahren. Ja, ja. Wirklich selten. Hab dann und telefoniert haben wir eigentlich, wenn überhaupt, alle 2 Wochen vielleicht mal. Na, aber immerhin. Ne, aber... So, und deine Frau weiß von dem neuen Ausrutscher, sage ich jetzt mal, noch nichts? Noch nichts, nein. Wie willst du dich weiter verhalten? Ja, das weiß ich auch noch nicht so wirklich. Ich habe im Moment mega schlechtes Gewissen gegenüber meiner Frau. Ja. Wie gesagt, wir hatten damals ein Problem gehabt, ein Eheproblem, sage ich mal. Ja. Und ich bin eigentlich der Typ, der über Probleme spricht. Also ich habe sie mehrmals zur Seite genommen und habe gesagt, hör mal, wir müssen mal reden. Wie ist das denn damals, das habe ich gerade nicht verstanden, wie ist das denn damals rausgekommen, dass du dieses Verhältnis mit dieser Frau hast? Wie ist das bei deiner Frau rausgekommen? Ich habe mit ihr darüber gesprochen. Du hast es gebeichtet? Genau. Und wie hat sie, deine Frau, darauf reagiert damals? Ja, sie hat geweint und hat auch gesagt, gut, wie das jetzt weitergehen soll. Sie weiß, dass sie auch dran schuld ist. Dachte, ich weiß, dass ich viele Fehler gemacht habe. In dem Sinne habe ich dich da auch ein bisschen zu gedrängt. Und dass alles besser werden soll, also dass mich über alles liebt. Und ich habe da auch gesagt, wirklich auch für meine Kinder zuliebe. Ich habe gesagt, ich möchte alles dafür tun, dass unsere Ehe eigentlich vernünftig weiterläuft. Ja. Was war denn da vorher so schiefgelaufen, dass du unzufrieden warst mit deiner Frau? Ich sag mal, da waren, ja, es hat sich so eingependelt, es war nur noch bei mir ein Kommen, ein Gehen. Ich bin beruflich immer viel unterwegs gewesen, aber meistens immer Überstunden gemacht, sag ich mal, um einfach, sag ich mal, mehr zu verdienen wie die anderen, aber nicht, um mich selber damit zu befriedigen, sondern einfach, um meine Frau und den Kindern ein gutes Familienleben zu bieten, wie sich das halt gehört. Okay, das ist natürlich auch belastend für eine Familie und für eine Ehe. Aber, das war damals auch finanziell halt, also ein bisschen knapp bei uns. Aber was hast du denn damals an deiner Frau auszusetzen gehabt? Ja, wie gesagt, also mir kam es so vor, dass halt einfach nur so ein, ja, ich bin derjenige, der Geld nach Hause bringt und das war es dann gewesen. Also Ach so. Irgendwie keine Zuneigung mehr von ihrer Seite her, was so mich betrifft, oder Zärtlichkeiten waren sehr wenig. Hat sich das denn danach, nach dieser ersten Beichte damals, hat sich das denn dann wieder verbessert, dein Verhältnis zu deiner Frau? Ja, auf jeden Fall. Also da muss ich sagen, das kam mir so vor, ob das bei ihr dann halt so ein Riegel umgelegt worden ist. Und ach so. Wie gesagt, dann... Es läuft wunderbar seitdem, ne? Also muss ich wirklich sagen. Und du würdest schon sagen, dass du deine Frau liebst? Ja, mehr als alles andere auf der Welt, glaube ich. Ja, das ist ein großer Satz. Und also deine Frau... Ehrlich sagen, ich habe in dem Moment, glaube ich, mein Glück gefunden fürs ganze Leben. Ich möchte sie auch nicht missen. Hammer, Sven. Warum machst du denn dann so eine Scheiße, was du jetzt gemacht hast, wenn du so deine Frau in den Himmel hebst? Ich weiß es nicht. Es war wirklich jetzt, wo ich das Telefonat mitgekriegt habe, ist für mich quasi eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Weil, ich sag mal, wir haben die letzten 2 Jahre so viel zusammen geleistet. Ja. Sag ich mal, ob das materiell ist, ob das für uns selber ist, sag ich mal, für die Kinder, also. Mhm. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, nach dem Gespräch, was ich vor 3-4 Tagen da hatte, also da war für mich also, naja, so, Hammer. Jetzt tappen wir alle noch ein bisschen im Nebel. Es ist ja eine Vermutung nur von deiner Affäre, ich nenne die Frau mal Affäre. Es ist ja noch nicht ganz klar, dass sie schwanger ist. Ne? Es ist so. Ja. Ne? So. Ich würde jetzt an deiner Stelle erstmal, das ist ja nicht mehr lange, die paar Tage, paar Wochen noch abwarten, bis eine definitive Ansage kommt. Wenn eine definitive Ansage kommt, dass sie schwanger ist, dann bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, als eine zweite Beichte hinzulegen vor deiner Frau. Was für deine Frau wahrscheinlich sehr schlimm ist. Wenn diese Frau nicht schwanger ist und du sagst, dass du deine Frau so sehr liebst und die Ehe so wichtig ist, dann könnte man ja auch überlegen, dass man sagt, das ist jetzt einmal nochmal passiert und jetzt wird es aber auch definitiv nie wieder passieren. Ich breche den Kontakt zu der Affäre komplett ab und verschone meine Frau und erspare ihr die Schmerzen und konzentriere mich voll auf die Ehe wieder. Das wäre natürlich auch noch eine Variante. Also das ist, ehrlich gesagt, wenn das rauskommen sollte, dass sie nicht schwanger ist, dann war das eine Lehre fürs Leben für mich. Das kann ich dir garantieren. Weil es ist von meiner Seite wird das definitiv nicht passen und von ihrer Seite wird es auch definitiv normalerweise nicht passen. Aber du musst natürlich jetzt in der Theorie durchspielen, was du jetzt tun wirst, wenn sie doch schwanger ist, was dann passiert. Genau, das ist mein Problem. Was dann tun? Mhm. Meiner Frau beichten, ist klar, werde ich wohl müssen. Mhm. Wie sie es aufnimmt, weiß ich nicht. Ja. Ja, und diese Affäre, die Frau, die Affärenfrau, hat die so eine Andeutung gemacht, dass sie das, wenn sie denn schwanger sein sollte, dass sie das Kind nicht will? Nein, sie möchte es wohl behalten. Mhm. Und da hatte ich ihr gesagt, dass das nicht so eine gute Idee ist. Da sagt sie, ja, eigentlich hast du ja recht, aber sie wird halt mit einer Abtreibung so einfach nicht klarkommen. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Und ich finde, das ist so meine Grundhaltung zu diesen Sachen, dass ich dann schon auch denke, da müsst ihr dazu auch stehen, zu dem, was ihr getan habt. Und ja gut, aber ich sage immer, was man nicht kennt, kann man eigentlich auch nicht vermissen. Und wie gesagt, ja, aber, ja selber mit ihrer ersten Tochter, da ist sie ab und zu überfordert mit. Ja, aber Sven, wir sprechen über einen Menschen. Ne? Ja, das ist richtig. Wir sprechen über einen Menschen, eventuell dein Kind. Ob du das nun schon kennst oder nicht kennst, ist, glaube ich, dann auch ist erstmal nicht so wichtig. So, wollen wir hoffen, dass sie nicht schwanger ist und wollen wir hoffen, dass du dann wirklich die absolute Lehre daraus ziehst? Also das ist eine absolute Lehre gewesen. Also ich hoffe, ich wünsche es mir, wie gesagt. Und wenn sie schwanger ist, dann möchte ich auch nicht in deiner Haut stecken. Dann musst du da aber wirklich richtig durch all das, was da geschehen ist. Und du dir eingebrockt hast. Ja, die Suppe werde ich wohl auslösen. Das glaube ich auch. Ja, Sven, haben wir alles besprochen, ne? Jo. Dann wünsche ich einfach nur Glück, damit alles sich gut fügt. Für alle Beteiligten. Ja. Alles Gute Danke von Herzen. Schön. Jo. Auf Wiederhören. Jo, Wiederhören. Lee ist hier. Lee oder Lee? Hallo? Eine Frau Lee? Ja. Ja. wie alt ist sie, Lee? 41? Ja, ich bin 41. Hallo Lee, schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Ja, mein Thema. Ich bin 41 Jahre alt und ich habe Wechseljahr. Du hast Wechseljahr? Ja. Das ist für manche Frauen dann eine schwierige Zeit, ne? Ja. Wie bemerkst du die Wechseljahre? Ja, es war so, vor der Sommerferien jetzt, so seit Mai, Juni hatte ich wahnsinnige irgendwie Müdigkeit erstmal. Mhm. Ich war müde und ich konnte kaum aufstehen und auch irgendwie, ich habe geschwitzt ohne Ende. Mhm. Was ich nicht verstehen kann, ist, diese Schweiß hat so gestunken. Und das kenne ich von mir überhaupt nicht. Ja, dann habe ich irgendwie gedacht, vielleicht im Moment schlafe ich schlecht oder Kreislaufproblem. Bin ich doch ernsthaft krank und ich habe zwei kleine Kinder. Wie alt sind die Kinder? Die Große ist 6 Jahre alt, Kleine ist 3 Jahre alt. Ah, ja. Ja, und mein Mann ist Mediziner. Dann irgendwann habe ich gefragt, so ganz ernsthaft, vielleicht habe ich doch irgendwie so ganz ernsthafte, vielleicht Krebs, wie fängt es denn an, Krebs und so weiter. Dann hat er ganz zugehört, dann sagt er, es klingt eher so ein bisschen wie Wechseljahr. Und dann habe ich gedacht, also du machst mit mir Scherz. Ist ein bisschen früh noch, ne? Aber mit 41 kann das natürlich auch schon. Hast du denn deine Regel noch regelmäßig? Ja, natürlich. Nein, nicht mehr regelmäßig. Nicht mehr regelmäßig? Nein. Ja, das sind die Anzeichen, ne? Ja, also so. Und dann bin ich dann irgendwann dann wirklich, und dann nochmal mit deiner Kollegin gesprochen, sie sagte auch, also bin ich dann zum Frauenärztin gegangen. Und dann hat sie gesagt, es klingt alles sehr nach Wechseljahr. Ich weiß auch nicht, was an diesem Morgen passiert war. Und ich war irgendwie total aufgeregt. Ich habe geschwitzt, ich war genervt, ich war müde. Und dann sie hat mich irgendwie so ein bisschen wie, ja, ein bisschen verrückt gehalten. Ne? Ich glaube. Und dann sagte sie zu mir, ja, sie haben ja so viel jetzt für ihre Kinder getan. Jetzt müssen sie auf sie konzentrieren. Vielleicht gehen sie Yoga und finden sie ihre Mitte, irgendwie so ein Zeugs mir erzählt. Finden sie ihre Mitte, finde ich auch mal einen schönen Satz. Da können alle was mit anfangen. Finden sie ihre Mitte, super. Ja, und dann habe ich gedacht, was will sie denn jetzt von mir? Ich habe auch immer noch nicht ganz kapiert. Und sie meinte, ich soll erst mal zu meinem Hausarzt gehen. Und eine Schilddrüse erstmal die untersuchen lassen. Ja, man muss doch da habe ich keine Ahnung von, aber ich glaube, man muss mal nicht den ganzen Hormonspiegel mal durchchecken lassen und eventuell Pillen einwerfen unter ärztlicher Aufsicht. Aber was macht das denn so, was hat das für eine Auswirkung so seelisch? Ich kenne das aus dem Bekanntenkreis von Mädels, die dann so in das Alter kommen, ich sag's mal despektierlich Mädels, da ist die eine oder andere schon sehr angeschlagen, weil dann irgendwie so das Gefühl ist, jetzt ist die Jugend ist jetzt vorbei und jetzt tritt so das Alter ein. Ja. Manche stecken das auch locker weg und wie ist es bei dir? Bei mir ist nur körperlich ein bisschen unangenehm, aber ganz komischerweise mir geht es super. Seitdem, dass ich weiß, dass ich Wechseljahr habe, ich bin irgendwie sowas milder geworden. Das ist eine schöne Entwicklung. Das heißt, du wirst jetzt durch die Wechseljahre weiser. Ja, das wirklich. Ja. Und ich bin sanft, ich bin mit den Kindern auch sehr sanft. Ich denke auch vieles irgendwie, ach komm, jetzt, ja, das kann passieren. Früher war es überhaupt nicht so. Vor ein paar Monaten nicht so. Nun hört man ja auch oft, dass Frauen in den Wechseljahren auch bisweilen sehr gereizt sind. Bist du das im Moment gar nicht? Ich war sehr gereizt, und dann irgendwie jetzt, seitdem, dass ich weiß, dass ich Wechseljahr habe, vielleicht ich versuche selber irgendwas einzunehmen, aber weniger gereizt. Also du nimmst im Moment von ärztlicher Seite, kriegst du nichts aufgeschrieben, nimmst du nichts ein? Nein. Weil ich rauche noch ein bisschen und dann sie meinte, solange, dass ich rauche, es nutzt auch nicht und ich soll eher so Jogging gehen und ich soll das aufhören, also ich soll mein Leben ganz neu ordnen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, wie lange diese sogenannten Wechseljahre dauern bei Frauen, ne? Jetzt habe ich dann ein bisschen erkundigt. Es soll ungefähr 7 Jahre vorher anfangen und dann diese unregelmäßige Periode und dann nochmal 7 Jahre, dann vorbei. Ach so, dann nochmal 7 Jahre? Ja. Ach so, da ist noch was vor dir. Trotzdem bin ich erstaunt, dass das mit 41 schon anfangen, kenne ich so im Bekanntenkreis kenne ich das nicht so. Ja. Aber wenn mein Mann mir nicht aufmerksam gemacht hätte, wäre ich überhaupt nicht die Idee gekommen. Hat man Angst als Frau, dass man den Spaß an der Sexualität verliert? Nee. Komisch, irgendwie gar nicht. Ich habe überhaupt keine Angst und auch irgendwie geht es mir wirklich gut. Und du bemerkst das auch nicht, dass du jetzt im Moment irgendwie keine Lust auf Sex hast? Doch, das schon. Das schon? Ja. Schon irgendwie ein bisschen weniger und auch nicht so, irgendwie nicht mehr. Aber was ich komisch finde, ist, ich fühle mich nicht unattraktiv. Ich fühle mich eher sehr attraktiv. Was wollen wir mehr? Ja. Was wollen wir mehr? Ich muss dich mal zwischendurch fragen, du hast so einen wunderbaren Akzent. Woher kommst du? Aus Köln. Korea. Aus Korea? Ja. Das ist ja interessant, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja? Ja, vom Akzent her konnte ich es gar nicht zuordnen. Ja. Ich habe eine Bekannte, die kommt aus Israel, die hat auch so einen ähnlichen Akzent. Ich dachte, vielleicht Israel oder... Also Korea. Ja. Und du lebst schon lange in Deutschland? Oh, ich lebe schon fast 20 Jahre. 20 Jahre. Und dein, dein Mann ist Arzt? Ja. Ja, dann bist du ja in besten Händen. Wenn irgendwas ist, dann... Ja, man denkt ja. Man denkt. Stimmt, das kenne ich auch aus dem Bekanntenkreis, wo die Ärzte dann in der Familie sind, da kümmern die sich gar nicht so. Ja. Hast du denn Angst, wiederum, wenn du dich, wenn du sagst, meine eigene Sexualität ist da gar nicht so großartig tangiert, dass du für deinen Mann weniger attraktiv und anziehend bist, wenn du in die Wechseljahre kommst? Nein, das glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, das ist irgendwie alles ein bisschen mit dem auch Situation zu tun. Mhm. Wir haben natürlich kleine zwei Kinder und unser Leben ist irgendwie im Moment sehr intensiv. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich lerne meinen Mann immer mehr näher kennen, je länger zusammen ist. Und alles noch sehr spannend, finde ich. Perfekt. Ist absolut perfekt. Also im Prinzip... hat dich das so ein bisschen irritiert erstmal, aber es geht dir gut und du bist sehr gelassen und gehst in die nächsten 7 Jahre ganz entspannt rein. Ich hoffe mal noch weiter so ist. Ja. Aber es könnte auch sein, irgendwann doch dann irgendwie diese Schweiß und Hitzewallung und so weiter, das kann auch kommen. Ja, vielleicht kann man da ja wirklich, dass der dein Gynäkologe dir da irgendwas aufschreibt, dass das ein bisschen abgefedert wird. Naja, vielleicht ich soll erstmal meine Mitte finden. Ne? Lee, das fand ich sehr interessant. Ich glaube, wir haben in dieser Sendung, in der wir Tausende und Tausende von Gesprächen geführt haben, noch kein Mal über die Wechseljahre der Frau gesprochen. Wirklich? Nee, ich glaube noch kein Mal. Ich glaube, weil vielen Frauen das auch peinlich ist, darüber zu sprechen. Nein. Ja, doch, ich glaube schon. Du hast es jetzt ganz locker gemacht. Die Männer, wenn ich mit Männern darüber spreche, die wissen nichts darüber. Die sind ja mal ganz irritiert und wenn ich dann ein bisschen was erzähle, was ich dann schon weiß, dann sagen die, ja, ehrlich, so ist das und ja, nichts gehört. Und junge Männer, für die ist das eh ganz, ganz weit weg, dass ihre Freundinnen vielleicht auch mal sich dann so entwickeln. Mhm. Also umso schöner, dass du angerufen hast und den Frauen, denen es bevorsteht, die Angst genommen hast. Ja, das ist, glaube ich, schon wirklich das ganz Wichtige. Ich mache auch sehr oft Witze. Ja, das ist auch richtig so, damit dann so umzugehen. Ja. Ich freue mich, dich kennengelernt zu haben, Lee. Ja, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Dir auch. Danke sehr. Schönen Abend. Okay? Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, wir machen weiter mit Nadine. Nadine ist nicht mehr da. Dann machen wir weiter mit Zora, 31, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Zora. Heute sind die Frauen mit den ungewöhnlichen Namen bei mir hier. Ja. Zora, um was geht es? Um das Thema Schwangerschaftsabbruch. Ja. Ja. Bist du betroffen? Ich habe einen Schwangerschaftsabbruch hinter mir, beziehungsweise zwei. Zwei. Komme ich noch dazu. Wann war der letzte? Vor 5 Monaten. Ja. Wie kam es dazu? Also ich muss zu dem ersten muss ich erstmal erzählen. Ja. Ich bin verheiratet, ich habe 2 Kinder. Ich habe angefangen zu studieren, nachdem meine Kinder ein bisschen aus dem Gröbsten raus sind. Und habe dann an meinem 30. Geburtstag festgestellt, dass mir irgendwie anders war als sonst. Habe mich schlecht gefühlt. Habe mir dann einen Test geholt und der hat dann gezeigt, dass ich schwanger bin. Bin dann direkt zum Arzt gegangen, habe mir das bestätigen lassen, habe dann auf dem Stuhl gesessen und die Ärztin sagte, ja, Sie sind schwanger. Und ich habe dann, das Erste, was ich sagte, war weg damit. Und sie hat dann sofort das Display umgedreht, also den Monitor umgedreht. Von dort aus bin ich sofort zu Pro Familia gegangen, habe den Schein geholt, den Beratungsschein, bin dann zum Arzt, der das Ganze dann den Eingriff vornimmt, bin von dort aus direkt zur Krankenkasse für die Kostenübernahme, also alles am gleichen Vormittag erledigt. Habe nicht eine Sekunde nachgedacht. Das Einzige, was ich nur gedacht habe, war, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht mit 3 Kindern und Studium, das schaffe ich nicht. Bin dann, nachdem ich alles erledigt habe, nach Hause gekommen. Ja, ich hatte Geburtstag, mein Mann kam, hatte Blumen und was weiß ich. Sagte, Happy Birthday, ich habe ein Geschenk für dich. Ich sagte, ich habe auch ein Geschenk für dich, ich bin schwanger. Und dann guckte guckte er und sagte, und was nun? Ich habe gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, habe schon alles erledigt, das kommt in 10 Tagen weg. Er hat dann nichts mehr weiter dazu gesagt, habe dann den Eingriff vornehmen lassen. Die ersten 2 Tage ging es mir gut damit. Ich habe gedacht, so, jetzt kannst du dich wieder auf dein Studium konzentrieren. Am dritten Tag bin ich komplett zusammengebrochen. Weil dann auf einmal so ein tiefer Schmerz in mir war, so eine Trauer, so eine Leere. Ich konnte meine Kinder, die zu Hause waren, nicht ertragen. Ich wollte sie nicht sehen, ich wollte sie nicht hören, ich wollte nicht, dass sie mich anfassen, weil ich gesagt habe, ich bin die schlechteste Mutter überhaupt auf der Welt. Wie kann ich mein Kind töten und 2 Tage später meine anderen Kinder in die Arme nehmen? Ich habe geweint, ich war verzweifelt, ich war hysterisch, ich war alles. Das war die erste Abtreibung? Das war die erste Abtreibung. Und nun gab es vor 5 Monaten wieder eine. Ja. Was war da? Ich bin nach dem Zusammenbruch krank geworden. Ich bin in psychotherapeutischer Behandlung. Ich nehme Antidepressiva. Und dadurch, ich vertrage die Pille nicht. Ich hatte fast einen Schlaganfall dadurch. Und musste die absetzen. Bin dann leider wieder schwanger geworden. Und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin schwanger, war ich wieder genauso drauf wie beim ersten. Obwohl du die Erfahrung gemacht hast? Obwohl ich die Erfahrung gemacht habe. Und obwohl es dir so schlecht ergangen ist danach? Ja, ja. Und hast du das gleiche Prozedere dann wieder durchgezogen? Sofort wieder, alles an einem Tag. Ich bin wieder zum Arzt, zur Pro Familia. Und der Witz war bei Pro Familia, ich hätte auch meine Schwester oder meine Nachbarin hinschicken können. Die wollten nicht mal einen Ausweis oder sowas von mir sehen. Die hat mich einfach dahingesetzt, 10 Minuten mit mir geredet, hat mir den Schein gegeben und hat gesagt, suchen Sie sich einen Arzt, der den Eingriff vornimmt, aber auch nichts über psychische Folgen oder was auch immer erzählt. Das wundert mich sehr, weil ich die Arbeit von Pro Familia sehr schätze und ich im Prinzip immer nur Gutes und Erfahrungen höre von Frauen, dass die sehr, sehr ausgiebig und gut beraten wurden. Vielleicht war das wirklich ein Ausnahmefall bei dir. Was hat dein Mann denn gesagt dazu, zu der zweiten Abtreibung? Zu der zweiten Abtreibung, das war komischerweise an seinem Geburtstag. Er kam rein und ich saß wieder da, völlig versteinert und habe dann gesagt, ich bin schwanger. Und er hat dann gesagt, und was jetzt? Ich habe gesagt, ja, wieder, ich habe alles erledigt. Und er hat nur gesagt und hat gesagt, willst du das wirklich nochmal durchmachen? Ich habe gesagt, ich schaffe das nicht. Ich bin krank, ich nehme Antidepressiva in sehr hohen Dosen. Ich schaffe das nicht, selbst wenn ich die Tabletten absetzen würde, ich würde zusammenbrechen, ich pack das nicht. Und er hat dann nur gesagt, mach, wie du am besten damit klarkommst. Bekomm es oder bekomm es nicht, aber wie du am besten damit klarkommst. So, mehr oder weniger stand ich wieder allein da. Höre ich daraus auch einen Vorwurf deinem Mann gegenüber? Ja, in verzweifelten Sekunden oder Stunden, die ich dann durchlebe, mache ich ihm schon Vorwürfe, aber ich kann ihm nicht wirklich den Vorwurf machen. Nee, aber ich muss ja sagen, dass ich auch etwas irritiert bin. Ich finde, als Partner hätte ich auch nicht gesagt, mach du mal, wie du es für richtig hältst. Ich finde, das muss man gemeinsam dann sehr klar und ernst beraten. Jetzt hast du es das zweite Mal getan. Wie fühlst du dich heute? Sehr schlecht. Meine Antidepressiva sind vor 2 Wochen um die dreifache Dosis erhöht worden. Ich bin völlig, ich kriege gar nichts mehr auf die Reihe. Es geht gar nichts mehr. Es ist ein Schmerz in mir, der ist nicht zu beschreiben. Eine Leere, ich bin verzweifelt. Ich träume von diesen Kindern. Ist es so, dass du dich auch um deine anderen, du hast ja schon 3 Kinder, Kinder, nicht so gut kümmern kannst im Moment? Ich kann mich auch kaum um die kümmern, auf sie eingehen. Da mache ich mir auch Vorwürfe, dass ich eine schlechte Mutter für die bin und das bedrückt mich dann noch mehr. Und wie alt sind die Kinder inzwischen? 7 und 4. 7 und 4. Was ist mit deinem Studium? Ich bin mittendrin, ich komme nicht weiter. Was studierst du? Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und so Psychotherapie. Du sagst, du nimmst Antidepressiva. Bist du in Behandlung bei einem Psychiater oder Psychotherapeuten? Auch. Ist es auch eine psychotherapeutische Behandlung oder eine reine medizinisch-medikamentöse Behandlung? Beides. Psychotherapeutisch auch. Ich stehe jetzt davor, weil beide sowohl die Psychotherapeutin als auch die Psychiaterin sagen, ich gehöre eigentlich sofort in eine Klinik. Lass mich mal kurz fragen, hast du, bevor du den zweiten Eingriff hast durchführen lassen, hast du dieses mit deinem Therapeuten und dem Psychiater besprochen? Ja, ich bin von der Pro Familie aus, habe da angerufen und bin direkt zu ihr gefahren. Habe dann eine Stunde über den bevorstehenden Eingriff gesprochen. Was hat sie geraten? Sie hat gesagt, sie kann mir nicht sagen, tu es oder tu es nicht. Sie kann mir nur aufzeigen, wie ich bei dem ersten gelitten habe und was ich da durchgemacht habe. Und dass es bei dem zweiten auch nicht anders sein wird und ob ich mir das zutraue, ob ich das noch tragen kann. Und was hat der Psychiater gesagt? Er hat nur gesagt, was können Sie denn noch alles tragen? Sie schaffen das nicht. Also war eigentlich von beiden so durch die Blume, lass es sein. Ne? Richtig. Nimm das Kind. Richtig. Jetzt sagen beide, sagen jetzt, dass du eigentlich stationär behandelt werden müsstest. Warum machst du es nicht? Ja, weil ich mir dann eigentlich, so das wäre für mich so der letzte Rest, dann könnte ich gar nichts mehr tun. Dann, ich würde mir vorkommen wie eine Versagerin. Ich habe versagt, auch bei meinen Kindern, die jetzt zu Hause sind. Ich versuche sie so gut es geht zu versorgen, was ich aber nicht schaffe, weil Haushalt, es geht gar nichts. Ich bin wie gelähmt, ich sitze zu Hause, ich bin nur noch am Grübeln. Aber Zora, man ist doch kein Versager, wenn man die Hilfe in einer Klinik in Anspruch nimmt. Nee, aber das ist vom Gefühl her, das geht ja ans Gefühl. Und was ich noch dazu sagen muss, ich habe mich ja so sehr, nach diesen beiden Eingriffen habe ich mich ja so sehr gehasst, dass ich mich dann 2 Monate nach dem zweiten Eingriff habe mich sterilisieren lassen. Also da sind ganz, ganz viele dramatische Dinge, es passiert in einem Jahr quasi, kann man sagen. Ja. Die Psychotherapeutin und der Psychiater, sind das beides Personen, die du ernst nimmst und die du respektierst? Ja. Ja. Würde ich, also wenn das so ist, würde ich deren Rat auch sehr respektieren, Zora. Mhm. Es ist kein Versagen, in eine Klinik zu gehen. Es gibt so tolle Kliniken, wo man wirklich dann die grundlegende Hilfe bekommt. Wenn du bist ja in einer verzweifelten Situation im Moment. Ja. Du kommst ja überhaupt nicht weiter. Nein, komme ich nicht. Du drehst dich im Kreis und ich vermute, dass es fast schlimmer wird. Täglich oder wöchentlich? Wird auch schlimmer, ja. Ja, so. Das ist ja bei jeder anderen Erkrankung, körperlichen Erkrankung auch so, die man vielleicht anfänglich ambulant behandeln konnte. Man sagt, jetzt gehen wir mal in eine gute Klinik und machen es mal so richtig von Grund auf. Was sagt denn jetzt dein Mann? Was rät er dir? Ja, der weiß auch nicht, was er mit mir anfangen soll, weil ich da sitze, ich kann nicht mit ihm reden, ohne dass dann gleich die Tränen laufen. Ich sage ihm auch, ich kann nichts, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich fühle nichts mehr, ich bin gefühlstaub, im nächsten Moment bin ich gefühlpur. Aber sagt er denn dann auch nicht zu dir, dann organisieren wir das so, dass du vielleicht mal ein paar Wochen oder einen Monat oder 2 Monate in eine Klinik gehst? Ja, von Klinik hat er so nicht gesprochen, aber er hat gesagt, geh zur Kur oder fahr 2 Wochen in Urlaub oder ich nehme die Kinder, mach was für dich. Er versucht schon, mich zu unterstützen. Jetzt konkret Klinik hat er jetzt nicht angesprochen, obwohl ich ihm auch nicht gesagt habe, dass die Ärzte mir so dringlich gesagt haben, geh in die Klinik. Ich sage dir das auch nochmal so ganz neutral, das Außenstehender. Ich kann das ja medizinisch überhaupt nicht beurteilen, aber das alles, was du mir gesagt hast, sagt mir allein schon mein gesunder Menschenverstand, dass du in eine gute Klinik gehen musst. Du musst es für dich tun und du musst es für deine Familie tun. Ich habe Sorge, dass du noch weiter abrutschst, wenn es so weitergeht. Ja, ich bin eigentlich so, ich halte mich noch so an den letzten Resten meines Lebens fest, wie es mal war, in der Hoffnung, dass es noch mal aufwärts geht, aber Es gibt wirklich so wunderbare Kliniken heutzutage. Früher hatte das immer so einen Beigeschmack, wenn man dann in eine psychiatrische oder psychosomatische Klinik geht. Heute ist das ja gang und gäbe. Ja. Meine Sendung ist gleich vorbei. Ich würde dich gerne von meiner Psychologin noch beraten lassen, was vielleicht für eine Klinik ganz interessant für dich wäre. Ja. Dann hast du die Information schon mal in der Hand und kannst es ja vielleicht mit deinen Fachleuten auch nochmal besprechen. Ja. Ich würde es dir sehr, sehr, sehr, sehr dringend raten, Zora. Ja. Von Herzen alles Gute. Ich danke. Du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, ist in Ordnung. Auf Wiederhören. Wiederhören. So, liebe Leute, das war's für heute Nacht in der Technik Patricia Unger und Volker Tarke. Morgen heißt unser Thema Verrat. Habt ihr schon mal jemanden verraten? Ein Freund, Familienmitglied oder einen Kollegen? Oder seid ihr schon mal verraten worden? 1 Uhr Radio als Live, 1 Uhr der Fernsehen, 1 Uhr als Festival. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.